Erster Jesus betete. Ein Jünger fragte ihn, Herr, lehre uns beten. Johannes lehrte auch seine Schüler. Zweiter Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, sagt, Vater, dein Name soll heilig sein. Dein Reich soll kommen. Dritter, gib uns jeden Tag unser Brot, das wir brauchen. Vierter, vergib uns unsere Fehler. Wir vergeben auch denen, die uns Unrecht tun. Führe uns nicht in Versuchung. Fünfter Jesus sagte, wer von euch hat einen Freund? Er geht um Mitternacht zu ihm und sagt, Freund, leihe mir drei Brote. Sechster, ein Freund von mir ist gereist und jetzt bei mir. Ich habe kein Essen für ihn. Siebter, der Freund antwortet von drinnen, mach keinen Lärm. Die Tür ist zu. Meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Achter, ich sage euch, er steht nicht auf, weil er sein Freund ist. Aber er steht auf, weil der andere immer wieder fragt. Dann gibt er ihm, was er braucht. Neunter, ich sage euch, bittet, und ihr werdet bekommen. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und die Tür wird geöffnet. Zehnter, denn wer bittet, bekommt. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Elfter, welcher Vater gibt seinem Sohn eine Schlange, wenn der Sohn um einen Fisch bittet? Zwölfter, oder gibt er ihm einen Skorpion, wenn der Sohn um ein Ei bittet? Dreizehnter, ihr seid nicht gut, aber ihr gebt euren Kindern gute Dinge. Gott im Himmel ist viel besser. Er wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Vierzehnter, Jesus trieb einen Dämon aus. Der Mann war stumm. Als der Dämon weg war, konnte der Mann sprechen. Fünfzehnter, die Leute waren erstaunt. Einige sagten aber, er treibt Dämonen aus. Er tut das mit Beelzebul, dem Anführer der Dämonen. Sechzehnter, andere wollten Jesus prüfen. Sie verlangten ein Zeichen vom Himmel von ihm. Siebzehnter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte, ein Reich, das sich selbst teilt, wird zerstört. Ein Haus fällt auf das andere. Achtzehnter, wenn Satan sich selbst teilt, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt, ich treibe Dämonen aus mit Beelzebul. Neunzehnter, wenn ich Dämonen mit Beelzebul austreibe, mit wem treiben eure Leute sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Zwanzigster, ich treibe Dämonen mit Gottes Kraft aus. Das bedeutet, Gottes Reich ist schon zu euch gekommen. 21. Ein starker Mann bewacht sein Haus mit Waffen. Sein Besitz ist dann sicher. 22. Kommt aber ein stärkerer Mann, besiegt er ihn. Er nimmt ihm seine Waffen weg. Dann verteilt er seine Beute. 23. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 24. Ein böser Geist verlässt einen Menschen. Er geht durch trockene Orte und sucht Ruhe. Er findet keine. Dann sagt er, ich kehre in mein Haus zurück, von wo ich kam. 25. Wenn er zurückkommt, findet er das Haus sauber und schön. 26. Dann geht der Geist und holt 7 andere Geister. Diese sind schlimmer als er. Sie ziehen ein und wohnen dort. Am Ende geht es dem Menschen viel schlechter als am Anfang. 27. Als Jesus sprach, rief eine Frau aus der Menge, glücklich ist die Frau, die dich geboren hat. Und glücklich sind die Brüste, die dich gestillt haben. 28. Jesus sagte, ja, aber glücklicher sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. 29. Viele Leute waren zusammen. Jesus sagte, diese Menschen sind schlecht. Sie wollen ein Zeichen sehen. Aber sie bekommen nur das Zeichen von Jona. 30. Jona war ein Zeichen für die Leute von Ninive. So wird der Menschensohn ein Zeichen für diese Menschen sein. 31. Die Königin des Südens wird im Gericht aufstehen. Sie wird diese Menschen verurteilen. Sie kam von weit her, um Salomos Weisheit zu hören. Aber hier ist mehr als Salomo. 32. Die Männer von Ninive werden im Gericht aufstehen. Sie werden diese Menschen verurteilen. Sie änderten ihr Leben nach Jonas Predigt. Aber hier ist mehr als Jona, 33. Niemand zündet ein Licht an und stellt es in eine Ecke. Man stellt es auch nicht unter einen Korb. Man stellt es auf den Leuchter. So sehen die Leute das Licht. 34. Dein Auge ist das Licht für deinen Körper. Wenn dein Auge gut ist, ist dein ganzer Körper hell. Wenn dein Auge schlecht ist, ist dein Körper dunkel. 35. Achte darauf, dass das Licht in dir nicht dunkel wird. 36. Wenn dein ganzer Körper hell ist und nichts dunkel ist, dann ist alles hell. Es ist, als ob ein Licht dich ganz hell macht. 37. Als Jesus sprach, lud ein Pharisäer ihn zum Essen ein. Jesus ging hinein und setzte sich. 38. Der Pharisäer sah erstaunt, dass Jesus sich vor dem Essen nicht wusch. 39. Der Herr sagte zu ihm, ihr Pharisäer, ihr reinigt Becher und Schüsseln außen. Aber innen seid ihr voll Gier und Bosheit. 40. Ihr Narren, hat Gott nicht beides gemacht? Das Äußere und das Innere? 41. Gebt das, was in euch ist, als Spende. Dann ist alles rein für euch. 42. Wehe euch Pharisäern. Ihr gebt den zehnten Teil von Münze, Raute und jedem Kraut. Aber ihr achtet nicht auf Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Ihr solltet beides tun. 43. Wehe euch Pharisäern. Ihr liebt die besten Plätze in den Synagogen. Ihr liebt es, auf den Märkten gegrüßt zu werden. 44. Wehe euch. Ihr seid wie Gräber, die man nicht sieht. Die Leute gehen darüber, aber sie wissen es nicht. 45. Ein Gesetzeslehrer antwortete Jesus, Meister, mit diesen Worten beleidigst du auch uns. 46. Jesus sagte, wehe auch euch Gesetzeslehrern. Ihr legt den Menschen schwere Lasten auf. Aber ihr selbst helft nicht, diese Lasten zu tragen. 47. Wehe euch. Ihr baut Gräber für die Propheten. Aber eure Väter haben sie getötet. 48. Ihr seid Zeugen für die Taten eurer Väter. Ihr zeigt, dass ihr damit einverstanden seid. Eure Väter töteten sie, und ihr baut Gräber. 49. Gottes Weisheit hat gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden. Sie werden einige von ihnen töten und verfolgen. 50. So wird das Blut aller Propheten gerecht. Es ist das Blut, das seit Beginn der Welt vergossen wurde. Es wird von diesen Menschen gefordert. 51. Vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias. Zacharias starb zwischen Altar und Tempel. Ja, ich sage euch, es wird von diesen Menschen gefordert. 52. Wehe euch Gesetzeslehrern. Ihr habt den Schlüssel zum Wissen weggenommen. Ihr seid selbst nicht hineingegangen. Und ihr habt andere gehindert, die hineingehen wollten. 53. Als Jesus von dort wegging, beobachteten ihn die Schriftgelehrten und Pharisäer genau. Sie fragten ihn vieles. 54. Sie wollten ihn mit Fragen hereinlegen. Sie wollten, dass er etwas Falsches sagt.